So, ich begrüße Sie zum heutigen Teil, zur heutigen Sitzung der Methoden- und Theorienvorlesung. Ich habe diesen Termin, ich hoffe, Sie sind jetzt nicht erstaunt, dass nicht Herr Frick kommt, sondern ich. Ist Ihnen das alle klar? Ja, gut, weil es hängen ja auch noch einige andere ältere Plakate, an denen der Termin eben noch nicht getauscht war. Also ich habe aus Termingründen mit Herrn Frick getauscht und habe auch gleichzeitig eine zweite Änderung anzukündigen. Ich werde ein zweites Mal hierher kommen, und zwar für den Termin in 2 Wochen. Frau Bässlich ist wegen eines dringenden auswärtigen Termins verhindert. Und ich werde diesen Teil übernehmen, kündige Ihnen schon an, dass ich vielleicht nicht unbedingt mich ganz stark auf die Gattungen konzentriere, sondern einen ersten Teil, sondern mich mehr auf den Teil, auf den Bereich Ästhetik und Poetik konzentriere, in einem ersten Teil des Vortrags diskutieren werde, inwiefern einer Geschichte der Poetik überhaupt der Teil Poetik eine Theorie, eine theoretisch-methodische Reflexion von Literatur ist oder sein kann, was es überhaupt, ob das etwas bringt, diese beiden Teile miteinander zu verknüpfen, sagen wir in einem ersten Teil auch Argumente dagegen aufzeigen werde und in einem zweiten Teil Argumente dafür vorbringen möchte. Der Ursprung ist, dass Frau Bässlich eben diesen Termin nicht wahrnehmen kann. Wir wollen nicht ein weiteres Mal tauschen, und aus diesem Grunde werde ich diesen Termin in 2 Wochen wahrnehmen. Heute geht es um die feministische Literaturtheorie und um die Gender Studies. Ich hatte das so angekündigt, nicht weil ich Ihnen eine Methode der 70er oder auch der 80er Jahre noch immer als eine virulente oder als einen virulenten, immer noch existierenden, aktuellen Theorieansatz vorstellen möchte. Das nicht unbedingt, aber ich möchte Ihnen die Gender Studies vorstellen und meine tiefe Überzeugung, und ich hoffe, dass ich Sie auch überzeugen kann, deutlich zu machen, dass die Gender Studies, ja, etwas überspitzt formuliert, ohne die feministische Literaturtheorie vielleicht gar nicht existent wären oder gar nicht da wären. Und zweitens, dass die feministische Literaturtheorie mit Sicherheit etwas Begrenztes oder Begrenzendes hatte, aber in vielem auch die Basis für die Gender Studies gelegt hat. Ohne wesentliche Denkstrukturen oder Denkfiguren und Ansätze der feministischen Literaturtheorie wären die Gender Studies in dieser Form, wie wir sie heute schätzen und auch praktizieren, gar nicht da. Aus diesem Grunde 2 Teile, feministische Literaturtheorie, dann Gender Studies, und innerhalb der Gender Studies hoffe ich, dass ich das zeitlich in einer Stunde, circa so 55 Minuten, hinbekomme, einen exklusiven Blick auf Judith Butler werfen werde. Nicht aus dem Grund, dass ich der Meinung bin, dass sie die repräsentative Figur innerhalb der Gender Studies im Bereich Literatur- und Kulturwissenschaften ist, sondern ich werde das aufzeigen und diskutieren, Vor- und Nachteile nennen, was kann man mit Butlers Denken innerhalb einer literaturwissenschaftlichen Methode innerhalb der Literaturwissenschaften überhaupt machen, was kann man mit diesem Denken in Literaturwissenschaft tun, sondern weil sie natürlich auch die Figur der letzten, sagen wir, in der Diskussion um die innerhalb der Gender Studies innerhalb der letzten 15 Jahre war und sie doch sehr, sehr gewinnbringende Kategorien mit der Kategorie der Performance ins Spiel gebracht hat. Das sind die 3 Teile. Die Gender Studies sind in Analogie zur kulturwissenschaftlichen Modernisierung der Literaturwissenschaften eine Weiterentwicklung der feministischen Ansätze. Deren Ursprünge wiederum, also die Ursprünge der feministischen Ansätze, liegen im Umfeld der Sozialgeschichtsschreibung der Literatur der 70er Jahre. Ich möchte Sie hier darauf verweisen, ich werde vieles ansprechen, das liegt in der Natur der Gender Studies oder in der Art der Gender Studies begründet, viele methodische Zugänge zu Literatur ansprechen. Ich kann sie nicht alle ausführen. Ich verweise sie, erlaube mir den Verweis auf mein eigenes Buch bei Rowohlt erschienen, Literatur und Kulturwissenschaften, ihre Theorien und Methoden. Da habe ich fast alle wesentlichen, die momentan immer noch aktuell sind, in unseren Fächern, in den Philologien und Literaturwissen und Kulturwissenschaften zusammengestellt und behandelt. So auch im Fall der Sozialgeschichtsschreibung. Die Ursprünge der feministischen Ansätze liegen also im Umfeld der Sozialgeschichtsschreibung der Literatur der 70er Jahre. Das heißt, die Fragestellungen, Ziele und methodischen Verfahrensweisen der feministischen Forschung wurden in enger Verbindung zur Politisierung von Gesellschaft, Kultur und Wissenschaften in den Jahren nach 1968 etabliert. Vor allem im Hinblick auf die zu Anfang der 70er Jahre sich konstituierende Frauenbewegung dürfte eine feministisch grundierte Literaturwissenschaft das Produkt der politischen Gegebenheiten und des gesellschaftlichen Wandels dieser Jahre sein. Impulsgebend waren die sozialgeschichtlichen Ansätze vor allem aufgrund des von Ihnen favorisierten erweiterten Textbegriffs, der die vierte Gattung, die ja heute, glaube ich, mehr oder minder Konsens ist, dass sie aufzunehmen ist in die Gattungslehre, die beispielsweise Brief, Essay, Tagebuch, Feuilleton, Kritik, Literaturkritik und so weiter, dass sie also aufgrund des von Ihnen erweiterten Textbegriffs, der eine grundsätzliche Kanonrevision, aber auch ganz konkret die Erarbeitung eines Gegenkanons zuließ. Der Gegenkanon soll den in herkömmlichen Literaturgeschichten festgelegten, männlich dominierten literarischen Kanon ergänzen oder sollte. Den traditionellen, zu diesem Zeitpunkt geltenden Kanon beurteilte die feministische Literaturwissenschaft in Analogie zur gesamtgesellschaftlichen Situation als männlich dominiert und dementsprechend als ausgrenzend und selektiv verfahrend. Von daher perspektivieren die feministischen Ansätze eine Literaturtheorie, deren Kategorien und Analysekriterien im Anschluss an geschlechtsspezifische, also genderorientierte Grundannahmen entwickelt wurden und werden. Ihr Interesse war zunächst, im Unterschied zu den im Rahmen einer kulturwissenschaftlichen Weitung der Philologien ausgebildeten Gender Studies der 90er Jahre, primär auf die von Frauen verfasste Literatur konzentriert. Folgende Aspekte sind hierbei hervorzuheben. Erstens. Ein wesentlicher Aufgabenbereich der feministischen Zugänge zur Literatur war die Erschließung eines bis dahin vernachlässigten Textkorpus von Werken weiblicher Autoren. Dies vornehmlich über Werkausgaben und Teileditionen. Ferner die systematische und historische Erforschung der von Frauen verfassten Literatur. Die Rekonstruktion einer Frauenliteraturgeschichte also. Resultate dieser, das meine ich nicht negativ, positivistischen Recherchearbeiten einer feministisch ausgerichteten Literaturwissenschaft war zum Beispiel der von Hildrud Knüg und Renate Mührmann vorgelegte Band Frauen-Literatur-Geschichte von 85 oder die zweibändige von Gisela Brinker-Gabler herausgegebene literaturgeschichtliche Studie Deutsche Literatur von Frauen. Für die Anglistik wäre etwa die noch heute erscheinende, in der Columbia University Press erscheinende eigene Buchreihe Gender and Culture zu nennen. Zweitens, im Sinne der sozialgeschichtlichen Fundierung der feministischen Literaturwissenschaft wurde diese erweiternde Arbeit am Kanon mit der Beschreibung der Lebensbedingungen von Autorinnen und den politischen, gesellschaftlichen, sozioökonomischen Rahmenbedingungen weiblichen Schreibens verknüpft. Ebenso mit der Frage nach der Etablierung von Frauen auf dem literarischen Markt. Hier viele Studien sind erschienen, beispielsweise in den 80er Jahren in diesem Kontext zum Briefgenre, weil der Brief das Genre, das Medium war, über das die Mehrheit der Frauen als Autorinnen sich auf dem literarischen Markt überhaupt erst etabliert haben oder etablieren konnten. Ausgangspunkt dieser Publikationen war, auch in diesem Punkt an die Fragen der sozialgeschichtlichen Zugänge anschließend, die Beschreibung der Lebensbedingungen von Frauen im Allgemeinen, die ja in Literatur auch thematisiert werden, und den Schreib- und Publikationsbedingungen von Autorinnen im Speziellen, und zwar thematisiert werden über den literarischen Diskurs bzw. im literarischen Diskurs. Dieser Zusammenhang wird vor allem im Hinblick auf die Frühphase der feministisch ausgerichteten Literaturwissenschaft deutlich. Hier standen Frauen als Autorinnen bzw. Frauen in der Literatur im Zentrum. Es handelte sich um Akzentuierungen, die nicht nur die Rekonstruktion einer Frauenliteraturgeschichte, sondern auch die Frage nach einer spezifisch weiblichen Ästhetik und dann auch nach einer dezidiert weiblichen Schreibtradition einschloss. Überhaupt war Grundlage dieser Unternehmen die Annahme, dass eine auf Autorinnen konzentrierte Literaturgeschichte anders verfahren und andere Kategorien und Kriterien anlegen müsse als eine traditionelle Historiografie der Literatur. So spielt insbesondere das Phänomen der Kanonisierung in der Frauenliteraturgeschichte, also als, nicht als Titel jetzt gemeint, sondern als Forschungsgebiet, eine sekundäre Rolle. Stattdessen geht es gerade umgekehrt um eine feministische Kanonrevision, beziehungsweise um, wie bereits eben erwähnt, um die Etablierung eines Gegenkanons weiblicher Autoren. Schauen Sie sich eine Literaturgeschichte aus den 20er Jahren beispielsweise an. Ich spreche jetzt natürlich vor allen Dingen als Kennerin der germanistischen Literaturwissenschaft. Da werden Sie so gut wie keine Autorinnen finden. Drittens. Wie ebenfalls bereits angesprochen, leistet die feministische Literaturwissenschaft neben dieser systematischen Sichtung, Sammlung und Beschreibung der von Frauen verfassten Literatur eine Analyse derselben unter dem Aspekt des weiblichen Schreibens. Man versuchte, dieses, das weibliche Schreiben, sowohl über thematisch-inhaltliche als auch über formal-stilistische Komponenten zu fassen. Es ging dabei um die Frage nach einer spezifisch weiblichen Ästhetik und nach der Kontinuität dezidiert femininer Schreibtraditionen. Impulsegebend für diese Fragestellung waren vornehmlich Virginia Woolfs 1929 entstandener Essay A Room of One's Own, in Deutsch Ein Zimmer für sich allein, sowie Simone de Beauvoirs Le Deuxième Sexe 1949, im deutschen Jahr bekanntlich unter einem anderen leicht variierten Titel erschienen, Das andere Geschlecht. Woolf antizipiert in ihrem Text die zentralen Erkenntnisziele und Fragestellungen der feministischen Literaturtheorie. Vor allem die Frage nach der historischen Situation und nach den soziokulturellen Bedingungen von Schriftstellerinnen. Sie fragt nach den Möglichkeiten von Frauen am literarischen Diskurs und damit an der Literaturgeschichte zu partizipieren. Weiterhin nach den Differenzen zwischen männlichen und weiblichen Schreibweisen. Beauvoir hingegen ging von einer anderen These aus. Zitat, viel zitiert, Ihnen allen bestimmt bekannt, man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. So Simone de Beauvoir, ein Satz, den die Gender Studies als eine ihrer Grundmaximen zitieren werden. Denn Beauvoir untersucht im Anschluss an diese Erkenntnis Weiblichkeit als eine soziale und gesellschaftliche Konstruktion. Es handelt sich dabei um einen Zugang, über den sie ideologische, aber auch männlich fundierte philosophische Zuordnungen wie etwa Frau und Natur, Mann und Kultur überprüfen zu können, glaubte. Im Rückgriff sowohl auf Woolf als auch auf Beauvoir diskutierte die feministische Literaturwissenschaft nun die Bedingungen, unter denen Frauen schreiben, aber sie zielte zugleich darauf, die Spuren freizulegen, die diese spezifischen Konditionen im literarischen Text in zumeist subversiver Form hinterlassen haben. Sie fragte nach den literarischen und ästhetischen Folgen von bewusst oder unbewusst vorgenommenen Anpassungsstrategien weiblicher Autoren an männlich dominierte Normen im Zuge einer Etablierung auf dem Buchmarkt. Eine weibliche Ästhetik wurde und wird so als Teil einer Anpassungsstrategie verstanden. Viertens. Ausgangspunkt war der Befund, dass in Literaturwissenschaft ebenso wie in der Literatur der gesamtgesellschaftlichen Situation entsprechend der männliche Blick vorherrsche. Der zentrale Gedanke der feministischen Literaturtheorie ist sodann der Befund, dass Frauen als Autorinnen innerhalb der Literatur- und Kulturgeschichte und als aktiv Handelnde der Geschichte überhaupt zwar kaum in Erscheinung treten. Dass Frauen denen über Jahrhunderte entweder der Zugang zum literarischen Markt nicht oder nur sehr schwer möglich war, in diesem Bereich also unterrepräsentiert, in Literatur und Kunst als Bild, Motiv, Figur, als literarisches Sujet jedoch überrepräsentiert sind. Dieses konstatierte Spannungs- bzw. Missverhältnis zwischen Bilderreichtum auf der einen und Schattenexistenz auf der anderen Seite gab sodann die Basis für den Komplex der Frauenbildforschung ab, der bis heute zum festen Bestandteil literatur- und kulturwissenschaftlicher Arbeitsgebiete gehört. Ein wesentlicher Grund für diese thematische Ausrichtung ist die Tatsache, dass literarische Weiblichkeitsentwürfe und Repräsentationsformen des Weiblichen eben ein fester Bestandteil von Literatur sind. Hören Sie das auch? Ein wesentlicher Grund für diese thematische Ausrichtung ist die Tatsache, dass literarische Weiblichkeitsentwürfe und Repräsentationsformen des Weiblichen ein fester Bestandteil von Literatur sind. Eben nicht nur von Literaturwissenschaft, sondern eben von Literatur. Die in ihr entworfenen Frauenbilder und männlichen Projektionen bzw. Imaginationen von Weiblichkeit aus einer dezidiert weiblichen Perspektive zu untersuchen, war in den 70er Jahren eine längst überfällige Aufgabe der Literaturwissenschaft. Hier dürfte die feministische Literaturtheorie und Wissenschaft ein wichtiges literaturwissenschaftliches Aufgabenfeld erschlossen haben, das die Gender Studies ohne Zweifel weiterführen. Dabei lag der Schwerpunkt zu Anfang, dem theoretisch-methodischen Ansatz entsprechend, auf einer von männlichen Autoren verfassten Literatur, mithin auf einer von Männern imaginierten Weiblichkeit. Wegweisend war die gleichlautende Studie von Sylvia Bovenschen. Zitat, der Titel der Studie lautete die imaginierte Weiblichkeit, exemplarische Untersuchungen zu kulturgeschichtlichen und literarischen Repräsentationsformen des Weiblichen. Sie ist 1979 erschienen, innerhalb der germanistischen Literaturwissenschaft geradezu bahnbrechend für diesen Komplex Frauenbildforschung und Erforschung imaginierter Weiblichkeit. Dies nicht zuletzt, weil Bovenschens Studie anregte, Literatur auf die in ihr verborgenen Geschlechtertexte hinzulesen, ein theoretischer Ansatz, der den Gender Studies zweifelsohne den Weg bahnte. Fünftens, man nahm innerhalb der feministischen Literaturwissenschaft für die Analyse der literarischen Konstruktionen von Weiblichkeit bzw. von imaginierter Weiblichkeit eine enge Verknüpfung von Gesinnung und von Gesinnung, Ideologie des Verfassers auf der einen und den entworfenen Weiblichkeitsbildern auf der anderen Seite an. Das heißt, die Untersuchungen erfolgten in der Regel auf der Basis einer ideologiekritischen Relektüre. Bekanntestes Beispiel ist die Dissertation der amerikanischen Literaturwissenschaftlerin Kate Millett. Sie las in ihrer Arbeit Sexual Politics aus dem Jahre 1969, eine Dissertation, kanonisierte Werke männlicher Autoren des 18. und 19. Jahrhunderts gegen den Strich, das heißt auf der Basis einer dezidiert weiblichen Perspektive. Es ging ihr darum, deutlich zu machen, welche Perspektive oder Perspektiven ausgegrenzt bleiben. Auch wollte sie den Blick auf patriarchalische und sexistische Elemente in der Sprache dieser Autoren lenken. Dabei kritisierte sie das von männlichen, und zwar kanonisierten männlichen Autoren wie D.H. Lawrence oder Henry Miller, praktizierte Schreiben über Frauen als sexistische Manifestationen patriarchalischen Denkens. Millets Studie konnte deutlich machen, in Literatur entworfene Subjektkonzeptionen sind immer auch mit der Konstruktion der geschlechtlichen Identität verknüpft. Genau dies erfordert sodann eine erhöhte Aufmerksamkeit sowohl männerperspektivischen Lektüren und ästhetischen, aus der von Männern geschriebenen Literatur abgeleiteten Wertmaßstäben gegenüber. Ich betone das deshalb, weil das auch, diese Aussage gilt auch, oder wenn sie etwas pointiert formuliert, diese Vorsicht, ist auch geboten innerhalb der Literaturwissenschaften. Das heißt nämlich den interpretativen Wertungen der Forschungsliteratur gegenüber. Nicht nur Literatur, auch Sekundärliteratur oder Forschungsliteratur kann auf einem männerperspektivischen Lesen basieren. Ich verweise als eklatantes, tolles Beispiel auf die Studie von Jutta Osinski, eine Germanistin von der Universität Marburg, 1998, Einführung in die feministische Literaturwissenschaft. Und sie steigt ein auf Seite 9 bis Seite 16, indem sie aus ungefähr 4 oder 5 Forschungsliteraturtiteln Interpretationen zusammenträgt. Und zwar bezieht sie sich auf eine Novelle von Keller und trägt all Passagen aus Sekundärliteraturtiteln zusammen, wie die weibliche Figur die weibliche Figur und die männliche Figur und das Verhältnis dieser beiden Figuren in diesen einzelnen Forschungstiteln beschrieben wird oder interpretiert wird. Es kommt Haarsträubendes bei raus. Also schauen Sie sich das, wenn Sie da Interesse dran haben, was gemeint ist, dass auch die Literaturwissenschaft natürlich eine verzerrende Perspektive bieten kann oder bietet, schauen Sie sich dieses bitte an. Bei allen Verdiensten war Millets Studie dennoch nicht unproblematisch. Beschränkte sie sich doch auf die inhaltlich-thematische Ebene, das heißt, sie ließ formale und ästhetische Dimensionen außer Acht. Dieser Verzicht ist insofern kritisierbar, als die Erzählperspektive und erzählt technische Verfahrensweisen eines literarischen Textes darüber mitentscheiden, ob das Dargestellte und die den Figuren zugestandenen Rollen oder die an sie herangetragenen Rollenerwartungen im Hinblick auf die gesellschaftliche Norm affirmativ bestätigt oder subversiv hinterfragt werden. Millets Arbeit ließ erkennen, dass die dezidiert weibliche Perspektive der feministischen Literaturwissenschaft auf lange Sicht einen entscheidenden Nachteil hatte. Sie lässt nämlich narratologische Aspekte außer Acht. Doch Erzählperspektiven und Erzählsituationen entscheiden wesentlich darüber, ob das Dargestellte und die den Figuren zugestandenen Rollen affirmativ hinterfragt werden oder eben unterlaufen werden. Diese unzureichende Berücksichtigung erzähltechnischer Aspekte für eine feministisch grundierte und genderorientierte Analyse konnte in den vergangenen Jahren eine narratologisch fundierte feministische Literaturwissenschaft korrigieren. Das feministisch hatte ich für mich in Klammer gesetzt. Publikationen wie die von Ansgar Nünning und Vera Nünning zum Komplex, und das ist der Titel des Bandes, Erzählt Text, Analyse und Gender Studies aus dem Jahre 2004, stehen für diese Weiterentwicklung feministischer Fragestellungen. Frau Fludernick wird ja auch einen Teil zu Narratologie oder beziehungsweise narratologischen Ansätze oder den narratologischen Umgang mit Literatur, mit literarischen Texten hier erörtern. Sie exponieren die Bedeutung narratologischen Fragestellungen in Erweiterung der feministischen Zugänge, exponieren die Bedeutung der Erzähler und Erzählperspektiven für die Analyse geschlechtsspezifischer Themen. Das heißt, sie berücksichtigen die erzähltechnische Auffächerung in literarischen Entwürfen von Weiblichkeit und Männlichkeit, wie auch von Geschlechterbildern und Geschlechtervorstellungen insgesamt. Ihr Ansatzpunkt ist die narratologische Einsicht, dass Inhaltsaspekte einer Äußerung durch eine Figur, die im Text auftaucht, ohne ihre spezifische Fokalisierung und ohne die Verortung einer Figurenaussage im Kontext anderer Aussagen nicht zu bewerten sind oder zu verzerrten Ergebnissen führen. Genau das ist auch der Ansatzpunkt, die für jene Studien, die vorliegen und versuchen, die Ansätze oder die Arbeit von Kate Millett mehr oder minder zu widerlegen oder zumindest in Teilen zu revidieren. Ich will Ihnen aus meinem eigenen Arbeitsgebiet ein Beispiel geben. Eine Analyse der Geschlechtervorstellungen der weiblichen Titelheldin von Theodor Fontanes Roman Effi Briest muss scheitern, wenn sie auf dem von ihr getroffenen Ausspruch aufbaut, Zitat, Männer männlich, Weiber weiblich. zitiert doch Effi lediglich ihren Vater, beziehungsweise, wie es heißt, den Lieblingsspruch ihres Vaters. Es ist nicht ihr eigener, von ihr entwickelter Spruch. Der Vater wiederum ist aber Vertreter und Teil des gesellschaftlichen patriarchalischen Diskurses über Weiblichkeit im 19. Jahrhundert beziehungsweise im bürgerlichen Zeitalter. Das müssen Sie mitbedenken, wenn Sie die Figur der oder ja die weibliche Figur, die Titelfigur Effi Briest beschreiben wollen. Derartige erzähltechnische Perspektivierungen von Aussagen indizieren die Notwendigkeit, narrative Strukturen literarischer Texte bei der Analyse der Geschlechterverhältnisse, Rollen und Bilder einzubeziehen. Nicht zuletzt diese Ignoranz solch grundlegender philologischer Voraussetzungen ist die Ursache meines Erachtens für die vielfach kritisierte Permanenz einmal geprägter Wahrnehmungsmuster, insbesondere in der literaturwissenschaftlichen Forschung. Also auch hier möchte ich noch mal ein Beispiel, weil ich mich da eben auch gut auskenne, aus der Fontane-Forschung geben, dass die weiblichen Helden von Fontane in der Regel als Natur beschrieben werden, als naturnah, als natürlich. Vielleicht kennen Sie den Roman Irrungen, Wirrungen von Theodor Fontane. Die Hauptfigur ist die Lene Nimsch. Die gilt bis heute, bis ins Handbuch der Fontane-Forschung, als eine Frau, in Anführungszeichen, die natürlich sei, einfach. Ach Gott, was bist du so natürlich, sagt der Bodo von Renecker zu ihr. Und genau diese Wahrnehmung übernimmt, hat fatalerweise die Forschungsliteratur zu Fontane bis heute mehr oder minder weitergeführt und beschreibt diese Lene Nimsch als natürlich. Die ist alles andere als natürlich. Die hat einen 12-Stunden-Tag, die hat mit Natur nicht allzu viel zu tun. Es war das Verdienst der feministischen Ansätze, auf solche verzerrenden Lektüren früherer Sekundär- und Forschungsliteratur aufmerksam gemacht und implizit vorgenommene Wertungen und Urteile derselben hinterfragt zu haben. Dem entspricht sodann ein Erkenntnisinteresse, das sich nicht mehr nur auf Frauenbilder an sich konzentriert, sondern auch nach der spezifischen Herstellung dieser Bilder, und zwar in Verbindung mit der Analyse des gesellschaftlichen und kulturellen Diskurses fragen. Und genau dann sind wir bei den Gender Studies. Zweiter Teil. Im Unterschied zur separierenden feministischen Literaturwissenschaft wurden die Gender Studies aber als ein integrierendes Modell etabliert. Verstand sich also die feministische Literaturtheorie in erster Linie als Women's Studies, deren Hauptanliegen es war, die von männlichen Autoren verfasste Literatur gegen den Strich zu lesen, das heißt die in Texten entworfenen Bilder von Frauen und Weiblichkeit aus einer weiblichen Sicht zu analysieren, zu erweitern, darf man verkürzt zunächst einmal sagen, die Gender Studies diesen Blick. Und das vornehmlich über die Fragestellung nach dem spezifischen Beitrag von Frauen zur Literaturgeschichte und nach den in Literatur entworfenen Weiblichkeitsbildern. Das bleibt gleich, deshalb habe ich den ersten Teil der feministischen Literaturwissenschaft gewidmet. Ergänzt aber um zwei, jetzt zunächst mal verkürzt zusammengefasst, um zwei Bestandteile. Erstens um die Benennung von Entwürfen, Bildern und Bestimmungen von Männlichkeit in Literatur und zweitens von Geschlechterbildern und Vorstellungen allgemein. Jetzt kann man natürlich sagen, auch dafür gibt es in den 70er Jahren bereits, sagen wir, wegweisende, innovative Studien. Ich nenne sie die Männerfantasien von Klaus Teweleit aus dem Jahre 1977, eben aus dem Grund, weil sie hier in Freiburg, an der Universität Freiburg auch entstanden sind. Aber klar, dass dieser zweite Teil, Geschlechterbilder, allgemein Geschlechtervorstellungen, also in Verbindung mit Weiblichkeit, in Verbindung mit Männlichkeit, also die Zweipoligkeit, die zwei Aspekte in den Blick geraten, das ist natürlich das große Verdienst der Gender Studies. Die Gender Studies sind demnach eine Erweiterung der Frauenforschung und frauenspezifischer Fragestellungen. Vorausgegangen war im Umfeld der feministischen Literaturwissenschaft die Erkenntnis, dass die Beschreibung von Weiblichkeit adäquat nur in Verbindung mit Männlichkeit und nur über die Beziehung der Geschlechter zu leisten ist. Man geht dabei, und dies auch im Unterschied zu den Women's Studies, nicht von einer grundlegenden Gemeinsamkeit aller Frauen und auch nicht von einer Homogenität von Weiblichkeit schlechthin aus. Die Kategorien des Weiblichen wie auch des Männlichen sind stattdessen als historisch wandelbare, gesellschaftliche und kulturelle Phänomene definiert. Damit verschiebt sich zugleich die Perspektive, aus der heraus genderorientierte Fragestellungen an literarische Texte formuliert werden. Die Gender Studies untersuchen die in Literatur und Kultur entworfenen Weiblichkeitsbilder, dies jedoch in Verbindung mit Konzeptionen von Männlichkeit. Die feministische Forschung konstruierte das weibliche Subjekt sozusagen selbst. Die Gender Studies versuchen nun, das Subjekt Frau und Weiblichkeit als gesellschaftliche und kulturelle Konstrukte zu fassen, die nicht zuletzt im Verhältnis zu Männlichkeit und im Hinblick auf die Geschlechterdifferenz überhaupt erst zu fassen sind. Damit geraten verstärkt die Beziehungen der Geschlechter in den Blick. Auch wird es möglich, die Kategorie Gender als eine historische zu präzisieren. Über sie werden Geschlechterverhältnisse und Geschlechtervorstellungen freigelegt. Und so, das ist der wichtige, entscheidende Zusatz in diesem Komplex, die einer Gesellschaft eigene kulturelle Ordnung der Geschlechter untersucht. Die feministische Literaturwissenschaft komplettierend sind die Gender Studies also primär an der kulturellen Festlegung von Weiblichkeit und Männlichkeit, aber außerdem an den gesellschaftlichen, historischen und soziokulturellen Bedingungen von Geschlechterverhältnissen und Geschlechterbildern interessiert. Gegenüber den feministischen Forschungsansätzen betonen sie in der Tradition Simone de Beauvoirs demzufolge die Relationalität der Geschlechterforschung. Vor allem dadurch, dass sie zwischen Sex als biologischem Geschlecht und Gender als der sozial-kulturell kodierten Identität unterscheiden. Mithin also eine soziokulturelle Konstruktion von Sexualität vornehmen oder annehmen. Die Kategorie Gender soll dabei als eine historisch-soziale, aber auch als eine kultur- und literaturwissenschaftliche Kategorie integriert werden. Über sie ist, wie gesagt, die Relationalität von Weiblichkeit und Männlichkeit sowie die Relation der Geschlechter im gesellschaftlichen und soziokulturellen Feld zu benennen. Geschlechterbeziehungen beschreiben die Gender Studies von daher als Repräsentationen der kulturellen Ordnung und der sozialen Norm. Das ist wichtig und entscheidend. Bedeutet dies doch zugleich, dass sich über die Kategorie Gender Aussagen über eine Gesellschaft treffen lassen. Das genau dürfte der Grund für die vehemente und auch innovative Teilnahme der Geschichtswissenschaften innerhalb der Gender Studies sein. Sie ermöglicht die Analyse, die Kategorie Gender, sie ermöglicht die Analyse von Geschlechterbildern und Verhältnissen im Kontext gesellschaftlicher Strukturen und kultureller Gegebenheiten. Es geht also um eine Kontextualisierung, damit um die Integration von Fragen nach dem Wandel von Geschlechterrollen, nach dem Wandel von Geschlechtervorstellungen, und zwar immer in Verbindung mit dem Wandel einer Gesellschaft. Die Gender Studies untersuchen das in der Literatur entworfene Bild der Geschlechter. Darüber hinaus eben aber auch den politischen, gesellschaftlichen und soziokulturellen Kontext, in dem solche Bilder von Frauen und Männern etabliert und vermittelt werden. Von Bedeutung sind also, so wäre zu bilanzieren, erstens die in einer Gesellschaft virulenten Geschlechterzuschreibungen, Bilder und Geschlechterrollen innerhalb der Gender Studies. Das ist das Untersuchungsfeld der Gender Studies. Und zweitens die ihnen implizierte kulturelle Ordnung der Geschlechter, die sodann als Teil der umfassenden Gesellschaftsordnung analysiert werden. Dann sind sie natürlich auch genau an dem Punkt, warum die Gender Studies innerhalb der kulturwissenschaftlich orientierten Literaturwissenschaften oder nicht sogar insgesamt innerhalb der Kulturwissenschaften beheimatet sind. Bei dieser Analyse der Ordnung der Geschlechter als Teil einer gesellschaftlichen Ordnung sind sowohl geschlechtsspezifische Machtverhältnisse als auch damit einhergehende geschlechtsabhängige Repräsentationsformen des Weiblichen wie des Männlichen zu berücksichtigen. Im Besonderen findet die Analyse sozialer Herrschaftsverhältnisse und gesellschaftlicher Machtstrukturen, die die Vorstellung von weiblichen, aber auch von männlichen prägen, als ein wesentlicher Bestandteil des Geschlechterdiskurses Berücksichtigung. Denn diese legen fest, was eine Kultur unter Weiblichkeit und unter Männlichkeit überhaupt erst versteht und begreift. So kann eine Analyse verdeutlichen, dass traditionelle Zuschreibungen wie etwa die Identifikation von Weiblichkeit mit Irrationalität, mit Emotionalität, mit Sanftmut, mit Häuslichkeit, aber auch die von Männlichkeit mit Rationalität, soziokulturelle Konstrukte sind und von daher auf ihre Plausibilität hin überprüft werden können und überprüft werden müssen, auch wenn sie in Literatur oder vor allem, wenn sie in Literatur tradiert werden. Der normative Rahmen zum Beispiel, in dem sich im 19. Jahrhundert weibliche Identität ausbilden darf, ist eng und sehr bestimmt. Chauvinistische und patriarchalische Ordnungsmodelle neben einem christlich-religiösen Ordnungsgefüge spielen hierbei eine Rolle. Bürgerlichkeit, Patriarchat und Christentum sind im bürgerlichen Zeitalter die Koordinaten einer weiblichen Identitätsfindung, zweifelsfrei ein enger und noch dazu ein vielfach fremdbestimmter Rahmen, den es innerhalb einer genderorientierten Analyse von Literatur zu untersuchen gilt. Und das gilt natürlich dann auch für das Bild von Männlichkeit. Eine derartige Untersuchung der Ordnung der Geschlechter in Verbindung mit der Analyse gesellschaftlicher Strukturen, Ordnung der Geschlechter, ist ein Titel der Historikerin Claudia Honecker, die Ordnung der Geschlechter, die Wissenschaft vom Menschen und das Weib, 1750 bis 1850, heißt die Arbeit aus dem Jahr 1991. Eine derartige Untersuchung leisten die Gender Studies sodann vorzugsweise über die Integration diskursanalytischer Fragestellungen und Ansätze. Ohnehin können die Gender Studies über die Gender-Kategorie zwei theoretische Ansätze miteinander verknüpfen. Die Dekonstruktion von Geschlechtergegensätzen, also im weitesten Sinne auch die Dekonstruktion, und die diskursanalytische Beschreibung von gesellschaftlichen und sozialen Herrschaftsverhältnissen, in denen das weibliche Element als das Abwesende oder Unterdrückte gewertet wird. Und wenn Sie das Abwesende hier herausstreichen, dann ist natürlich klar, hier käme das Element der Dekonstruktion hinzu oder daran wird deutlich, was das Verfahren der Dekonstruktion innerhalb der Gender Studies leisten und bedeuten kann. Ich werde mit Blick auf Derrida am Ende darauf noch kurz zu sprechen kommen. Im Sinne einer kulturwissenschaftlich orientierten Literaturwissenschaften praktizieren die Gender Studies also einen Methodenpluralismus. Dadurch, dass sie kein reines Textinterpretationsverfahren sind, sondern sich im gleichen Maße als eine Kulturanalyse verstehen und eine solche auch tatsächlich realisieren in vielen Untersuchungen seitens der historischen Wissenschaften, aber auch seitens der Literatur- und Kulturwissenschaften, exponieren sie Fragestellungen und Verfahrensweisen, die neben der Diskursanalyse vorzugsweise unter Rückgriff auf die Dekonstruktion, wie erwähnt, und darüber hinaus auf psychoanalytische Zugänge zur Literatur formuliert werden. Letztere sind produktiv mit genderorientierten Analysen zu verbinden, geben literarische Entwürfe von Weiblichkeit und Männlichkeit, doch über die nicht bewussten Sehnsüchte, auch über sublimierte Wünsche und Vorstellungen von Autorinnen und von Autorinnen, aber natürlich auch, so war so die Erkenntnis der psychoanalytischen Literaturwissenschaft, von Lesern, also von Rezipienten, ja, wenn nicht sogar einer gesamten Gesellschaft Auskunft. Die französische Sprachwissenschaftlerin Julia Kristeva hat diesen genderorientierten psychoanalytischen Zugang zu Literatur, und zwar unter Rückgriff auf die strukturale Psychoanalyse Jacques Lacans, mit Ansätzen des Poststrukturalismus in Verbindung gebracht. Nicht die Psyche oder der Traum ist dabei Kristevas Fundament, sondern die Sprache. Und zwar Sprache verstanden als das Medium, in dem über Geschlecht, über Geschlechterdifferenz und über Subjektivität, wenn nicht gar über eine Neubestimmung des weiblichen Subjekts verhandelt wird. Wenn Sie sich auskennen, werden Sie natürlich sofort feststellen, dass Kristeva bei letzterem Punkt oder mit letzterem Punkt den Versuch der Neubestimmung des weiblichen Subjekts im Prinzip auf Distanz zum poststrukturalistischen, dekonstruktivistischen Denkens Jacques Derridas geht, da dieser oder dieses ja eigentlich kein Subjekt mehr kennt. Auf diesem beharrt oder dieses benennt Kristeva aber in Abgrenzung zu dieser, zum Denken Derridas. In den Mittelpunkt ihrer psychoanalytisch fundierten Auseinandersetzung mit der Sprache rückt Kristeva sodann die biologische und sexuelle Determiniertheit des Menschen, die auch seine Sprache bestimmt, etwa im Hinblick auf Struktur, auf Klangfarbe, auf Rhythmus und Sprachgebrauch allgemein. Von solchen Befunden ausgehend konzentrierte sie sich in ihrer Habilitationsschrift La Révolution du Langage Poétique aus dem Jahre 1974 veröffentlicht und 78 dann in deutscher Übersetzung mit der französischen Avantgarde-Literatur des 19. Jahrhunderts. Um die sprachliche Eigenart und Materialität der poetischen Sprache, vor allem Lothar Armand und Stéphane Mallarmés zu beschreiben, hält Kristeva weniger die kommunikative Funktion und semantische Dimension von Sprache für entscheidend. Wichtiger sind ihr vielmehr die unbewussten Elemente. Überhaupt zieht Kristeva das Unbewusste zur Erklärung der Poetizität von Sprache heran. Dabei geht es ihr primär nicht um die Ausbildung eines weiblichen Schreibverfahrens, vielmehr um die Beschreibung der poetischen Sprache. Und dies nicht zuletzt in Zusammenhang mit dem Bemühen, auf der Basis antilogozentrischer Prämissen neue literaturgeschichtliche Akzente zu setzen. Vor allem die von Kristeva vorgenommene Verbindung feministischer Fragestellungen mit psychoanalytischen und, wie angedeutet zumindest, dekonstruktivistischen Positionen dürfte ein wichtiger Beitrag zu einer modernen, geschlechterorientierten Literaturwissenschaft gewesen sein, zweifelsohne. Andererseits ist aber die durch Kristeva vorgenommene Festlegung ihrer Verfahrensweisen auf die Avantgarde-Texte männlicher Autoren mithin auf einen zweifach eingeschränkten Teil der Literaturgeschichte nicht unkritisiert geblieben. Also männliche Autoren plus Avantgarde-Texte. Stellt sich doch die Frage und aus meiner Sicht stellt sich daran anschließend oder an diesen Befund anschließend die Frage nach der allgemeinen Relevanz ihres Ansatzes für die literaturwissenschaftliche Interpretation. Diese Frage scheint mir umso berechtigter, als Kristeva selbst das Semiotische als das allogische, subversive, also nicht fassbare gekennzeichnet und so die Widerstände ihrer theoretischen Ansätze im Hinblick auf eine konkrete Anwendung selbst hervorgehoben hat. Kristeva blieb den Grundideen des Differenzfeminismus verbunden. Demgegenüber ist die Infragestellung des zweigeschlechtlichen Denkens der Ausgangspunkt der amerikanischen Philosophin Judith Butler. Butler, geboren 1956, studierte ab 1974 an der Yale University Philosophie, und zwar mit dem Schwerpunkt Phänomenologie. 1978 ist erwähnenswert, dass sie ihr Studium an der Universität Heidelberg fortsetzt. 1984 wurde sie dann mit einer Arbeit Subjects of Desire, Hegelian Reflections in 20th Century France promoviert. Die Arbeit erschien 1987. Nach einigen Essays zur feministischen Theorie erschien 1988 Butlers einflussreiches und sehr kontrovers diskutiertes Buch Gender Trouble, Feminism and the Subversion of Identity, deutsch übersetzt mit dem Titel Das Unbehagen der Geschlechter. Seit 1991 liegt der Titel in deutscher Übersetzung vor. Butler geht in diesem Buch von der Beobachtung aus, dass zeitgenössische Diskussionen um die Geschlechteridentität Unbehagen auslösten und dass der Begriff der Geschlechteridentität selbst unbestimmt blieb. In 3 Kapiteln führt sie eine an Foucault geschulte Genealogie der Geschlechterkategorien durch. Dabei wird der Status der Frau als Subjekt und die Unterscheidung, das dürfte wohl das Wesentliche dieses Buches sein, die Unterscheidung zwischen Sex und Gender betrachtet, anschließend eine Lektüre der psychoanalytischen, strukturalistischen und feministischen Darstellung des Inzesttabus versucht, bevor sie dann die Konstruktion des mütterlichen Körpers bei Kristeva in kritischer Auseinandersetzung mit Foucaults Schriften in den Blick nimmt. Das war, sagen wir, eine grobe Kapiteleinteilung, Kapitel 1, 2 und 3, einen groben Blick auf dieses Buch, das ja hochkompliziert ist. Sie wissen, Butler ist eine ganz, ganz schwierige Autorin oder Philosophin. Sie macht es einem nicht einfach. Insofern ist das jetzt sehr reduziert, aber für diesen Kontext hier vielleicht doch legitim. 1991 erhielt Butler eine Professur für Humanwissenschaften, 1993 dann eben der Wechsel an die University of Berkeley, wo sie seither als Professorin für Rhetorik und vergleichende Literaturwissenschaft lehrt. Erwähnenswert sind vielleicht noch zum Abschluss auf den Blick auf die Biografie 2 weitere Bücher, Bodies That Matter und Excitable Speech, A Politics of the Performance, beide 1997 erschienen. Aus einer dezidiert philosophischen Perspektive heraus diskutiert und bewertet Butler hier, besonders in dem letzten Titel, Identitätskategorien und dabei vor allem das Verhältnis von Körper und Identität. Insbesondere ihre Theorien zur Performance sind inzwischen ein fester Bestandteil der Geschlechterforschung bzw. der Gender Studies. Ihre Überlegungen setzen an dem für die Gender Studies bis dahin paradigmatischen, binären Denken und Denkmodell an. Ihr Ausgangspunkt ist eine Kritik des Differenzfeminismus und damit eine Auseinandersetzung mit dem Feminismus in seiner bis dahin praktizierten Form. Das ist der Hintergrund für die Tatsache, dass Butler die Diskussionen mit und um Butler in den 90er Jahren in Deutschland und Frankreich eben so heftig vonstatten ging. Dabei wird die Kategorie Frau in Frage gestellt. Zum einen durch eine grundsätzliche, an der Diskursanalyse Foucaults ausgerichtete Subjektkritik. Zum anderen durch Butlers Widerspruch gegen die der abendländischen Tradition eigene binäre Ordnung, hergestellt über Kontrastschemata, wie ich sie bereits angesprochen habe, also Frau, Mann, Natur, Kultur, Innen, Außen, privat, öffentlich. Butler sieht die Welt in Dualismen aufgeteilt, insbesondere die Geschlechterordnung ist ihr zufolge hiervon betroffen. In ihr bleiben aufgrund einer normativen Vorstellung und Praxis von Heterosexualität bestimmte hybride Identitäten ausgeschlossen. Nur bestimmte Kombinationen sind vorgesehen bzw. möglich oder, wie sie auch sagen würde, vermutlich lebbar. Butlers Ansätze hingegen kreisen immer auch um die Legitimierung von Abweichungen, und zwar innerhalb der Trias Sex, Gender, Desire, die sie zum Beispiel im Vorwort zur Ausgabe von Gender Trouble in der Ausgabe von 99 explizit anspricht. Auch die der feministischen Forschung zugrunde liegende Beschreibung von Frauen als einer homogenen Gruppe wollte Butler nicht weiterführen. Vor allem nicht mit Blick auf die Tatsache, dass eine solche Annahme die besonders in den USA bestehenden ethnischen, kulturellen und klassenspezifischen Differenzen ignoriert und so das binäre Denken im Hinblick auf die Geschlechter bestätigt und wiederhole. Zugleich rückt Butler die soziale Konstruktion der Geschlechtlichkeit in den Mittelpunkt ihrer Argumentation. Das Buch Gender Trouble, also Unbehagen der Geschlechter, ist eine Absage an die Existenz eines biologischen, natürlichen und vorsozialen Geschlechts. Ausgehend nämlich von der Kritik des binären Denkens zentrieren sich Butlers Arbeiten auf 2 Aspekte. Sie beschreiben das Sex-Gender-Modell als ein binäres Zwangssystem. Und das hatte Sprengstoff, weil das die Basis der Gender Studies letztlich war und der feministischen Literaturwissenschaft oder Theorie ohnehin. Darüber hinaus geht es ihr um die Entlarvung der Diskursivität nicht nur des kulturellen, also Gender, sondern auch des biologischen Geschlechts, Sex. Mit der Annahme, das Geschlecht sei biologisch nicht zu definieren, nimmt Butler Abschied von der Zweiteilung der Geschlechtskategorien in Sex und Gender. Stattdessen geht sie davon aus, dass das Subjekt gesellschaftlichen Strukturen und Herrschaftsmechanismen unterworfen ist und die Ausbildung von Subjektivität in Verbindung mit der Wirkung dieser Strukturen einhergeht. Sie nimmt also eine diskursive Festlegung des Individuums wie auch des Geschlechts an. Und dann, mit Blick auf diese Diskursivität, verliert ihr zufolge die Unterscheidung von Sex und Gender völlig an Bedeutung. Auf psychoanalytischen Ansätzen Freuds und Lacans weiter aufbauend, diese aber mit diskursanalytischen Überlegungen und dann auch dem feministischen Dekonstruktivismus Kristevas verbindend, fokussiert sie die Begriffe Sex als biologisches Geschlecht und Gender als soziales Geschlecht. Das Subjekt ist, so ihre These, nicht nur im Hinblick auf seine Gender-Identität kulturell und strukturell festgelegt, sondern auch Sex wird als ein gesellschaftliches und kulturelles Konstrukt erkannt. In Klammer, das ist eine Argumentation von Butler, die natürlich viel Widerspruch und eben auch viel Unbehagen bereitet hat. Sie ist auch einfach schwer zu denken, schwer zu fassen, dass Sex auch gesellschaftlich, das biologische Geschlecht auch gesellschaftlich und kulturell konstruiert ist. Denn damit bezweifelt Butler die Möglichkeit einer vordiskursiven Festlegung von Sex, wie auch die Vorstellung vom Körper als einem kulturell nicht kodierten und durch kulturelle Bedeutung beschriebenen Teil des Menschen. Und wenn Sie das, ich kann es gerne noch einmal vorlesen, dann wird schon klar, was sie meint und dass sie natürlich legitime Aussagen hier festhält. Sie bezweifelt die Möglichkeit einer vordiskursiven Festlegung von Sex, wie auch die Vorstellung vom Körper als einem kulturell nicht kodierten und durch kulturelle Bedeutung beschriebenen Teil des Menschen. Zitat Butler: Aber was wir für eine physische, unmittelbare Wahrnehmung halten, ist nur eine kulturell erzeugte, raffinierte und mythische Konstruktion, heißt es in Gender Trouble. Dementsprechend geht sie davon aus, dass der Körper immer schon eine Kulturgeschichte habe, mithin immer schon kulturell und gesellschaftlich vermittelt sei. Zitat: Ja, möglicherweise ist Sex immer schon Gender gewesen, sodass sich herausstellt, dass die Unterscheidung zwischen Sex und Gender letztlich gar keine Unterscheidung ist. Aus dieser Infragestellung der biologisch fundierten Geschlechterdichotomie folgert sie, Zitat weiter: Existiert überhaupt ein physikalischer Körper vor dem perzeptiell wahrgenommenen Körper? Fragezeichen. Diese Frage, so ihre Antwort, lässt sich nicht entscheiden. Zitat Ende. Kein Körper ist, so heißt das, oder ist Butler zufolge, ohne geschlechtliche Markierungen und Attributzuschreibungen, vor allem frei von ohne geschlechtsspezifische Festlegungen eines Menschen, die vor seiner Geburt etwa durch Kinderkleider, Namensgebungen vorgenommen werden. Das sind ja die zwei Beispiele, die sie in Gender Trouble nennt. Das biologische Geschlecht eines Menschen ist deshalb, sofern von Beginn an kulturell kodiert, ein sozialer Körper. Die Vorstellung des nicht beschriebenen, anatomischen, biologischen Körpers weist Butler also mit diesem Ansatz, wie gesagt, zurück. Und damit die Übereinkunft, dass Sex eine natürliche Eigenschaft und eine naturgegebene Option sei. Dementsprechend lehnt sie zugleich die Rede von der natürlichen Geschlechterdifferenz ab und analysiert demgegenüber die Sex-Gender-Konstruktion als ein Produkt hegemonialer Diskurse. Zwar hatte bereits die feministische Theorie zu bedenken gegeben, dass Anatomie kein Schicksal ist. Auch knüpft Butler insofern an Überlegungen Simone de Beauvoirs an, als diese bereits zu dem Ergebnis gekommen war, dass, Zitat Beauvoir, die Interpretation des eigenen Körpers als männlich oder weiblich ein Produkt des gesellschaftlichen Umfeldes sei. Das kommt schon sehr nah an das heran, was Butler sagt. Doch die Brisanz von Butlers Beitrag zur Debatte um das Verhältnis der Geschlechter liegt in der radikalen Infragestellung, ja Negation einer bis dahin gültigen, ebenfalls auf Beauvoir zurückgehenden Festlegung eben, man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Man kann natürlich auch variieren und sagen, man kommt nicht als Mann zur Welt, man wird es. Ein Satz, den die Gender Studies bis zum heutigen Zeitpunkt als eine zentrale Maxime ihrer Theorie zugrunde legen. Der Streit mit Butler ist unentschieden geblieben, sozusagen, zumindest in den kultur- und literaturwissenschaftlichen Ausprägungen der Gender Studies kann nicht davon die Rede sein, dass die Kategorien oder die Denkansätze und Argumentationen von Butler vollständig übernommen wurden. Butler radikalisierte diese Erkenntnis aber, die bei Beauvoir angedeutet ist, dahingehend, dass sie die in der feministischen Diskussion dominierende Annahme einer biologischen Ambivalenz der Geschlechter zurückwies. Weitreichend, jetzt zunächst zum positiven, innovativen von Butlers Denken, weitreichend war dieser veränderte Blick, weil durch ihn nicht nur die Naturgegebenheit der geschlechtlichen Differenz infrage gestellt, sondern zugleich das für die Gender Studies konstitutive Differenzmodell Sex Gender zurückgewiesen wurde. Indem Butler Sex ebenso wie Gender als einen Effekt kultureller Diskurse und nicht mehr nur als einen biologischen Tatbestand definierte, deklarierte sie die geschlechtliche Festlegung des Körpers als Teil des gesellschaftlichen und kulturellen Normensystems und das biologische Geschlecht als eine soziale Konstruktion. Und zwar als eine Konstruktion, die auf gesellschaftlichen Vereinbarungen und Normen beruht, mithin also diskursiv etabliert wird. Für genau diesen Vorgang prägte Butler die Formel Doing Gender. Und sie wollte damit zum Ausdruck bringen, dass Geschlecht eine Handlung und kein naturgegebener Zustand ist. Und das ist eine der innovativsten Ideen innerhalb der Gender Studies, wie ich finde. Ihre Formel zielt dann aber darüber hinausgehend auf eine Verunsicherung der Geschlechtskategorien. Und zwar nicht zuletzt dadurch, dass sie ihren Überlegungen einen entschiedenen Antibiologismus zugrunde legt. Körper materialisieren sich, zu Butlers Einsicht, nicht unabhängig von ihrer kulturellen Eingebundenheit in den gesellschaftlichen Diskurs. Die Philosophin Judith Butler ist ein Theoriestar der Genderpolitik. Also zum zweiten Teil, was mir nicht passt an Butler, sagen wir so. Literaturwissenschaftliche Relevanz haben ihre Arbeiten mit Blick auf die in ihnen konzipierte Theorie einer performativen Geschlechteridentität, wie sie sie vor allem in ihrer Studie Gender Trouble entwickelte. Dies ist zwar kein Instrumentarium zur Analyse literarischer Texte, dennoch liegt die Bedeutung der Ansätze Judith Butlers für die Untersuchung von Literatur darin begründet, dass Literatur selbst vehement an der Konstitution und Aufrechterhaltung binärer Denkstrukturen beteiligt ist. Ja, dass Literatur das binäre Denken geradezu bestätigt. Und fokussiert man die von Butler ins Spiel gebrachte Idee der Performance und des Performativen, so wird die Produktivität ihrer Überlegungen für Literatur und Kulturwissenschaften deutlich. Ich habe mich zu früh, ist noch das Positive, Entschuldigung bitte. Die Gender-Kategorie wird, und hierbei greift sie auf Überlegungen Derridas zurück, bei ihr als eine performative gefasst, also als eine inhaltliche Bestimmung, der eine Dekonstruktion der Geschlechter wie der Geschlechterdifferenz im Sinne einer Überschreitung des Weiblichen und des Männlichen implizit ist. Derrida sieht das traditionelle abendländische philosophische Denken durch den Logozentrismus und im Anschluss daran durch eine Ausrichtung auf die Vernunft sowie durch binäre Denkschemata. Ich sage es noch einmal, Mann, Frau, Kultur, Natur und jetzt als Erweiterung Präsenz, Abwesenheit, Selbst, anderes gekennzeichnet. Allein schon die Reihung macht deutlich, dass die Gender Studies damit natürlich sehr, sehr gut arbeiten können. Das Abwesende, das Weibliche kann das Abwesende sein. Es muss nicht, aber es kann sein. In kritischer Absetzung zu diesen hierarchisch strukturierten Denkmodellen entwickelt Derrida ein Verfahren, in dem die scheinbar feststehenden Oppositionen als konstruiert aufgedeckt und als überwindbar beschrieben werden. Das ist, sagen wir mal, das Interesse der Gender Studies an Derrida. Als solcher Ansatz musste nämlich für die Gender Studies von Interesse sein, geht es Ihnen doch vornehmlich um die Konstruktion von Geschlechterdifferenzen und um Geschlecht als ein in erster Linie, ich hatte das gesagt, gesellschaftliches und soziales Konstrukt. Es schreit geradezu nach Dekonstruktion. Die Erweiterung, die der strukturalistische Feminismus nun vornimmt, ist so naheliegend wie einleuchtend. Nämlich die Beschreibung der Kategorie Gender als ein sprachliches Konstrukt. Das ist vielleicht noch einmal rückwirkend das, was Kristeva vorhatte oder auch getan hat. Um diese sprachliche Konstruktion deutlich zu machen, ist der Vorgang der Dekonstruktion, so der Ansatz vor allem der französischen Variante der Gender Studies und auch schon der feministischen Theorie, unerlässlich und wirklich auch einleuchtend, wie ich finde. Denn die Rede vom biologischen Geschlecht wird in Frage gestellt und das feministische Subjekt dekonstruiert. Diese Dimension ihrer Überlegungen von Butler wiederum dürfte aber zugleich die Ursache für die ablehnende Reaktion oder Reaktionen auf ihre Studie vor allem in Europa gewesen sein. In den USA sieht das ja etwas anders aus. Impliziert diese Umdeutung doch die These, dass das Biologische, dass das sogenannte Naturgegebene gleichfalls als eine diskursorientierte Kategorie entlarvt und die in der abendländischen Tradition zu keinem Zeitpunkt hinterfragten, differenzierenden Kategorien des Männlichen und des Weiblichen, mithin auch die naturgegebene Dichotomie von Mann und Frau, als gleichfalls konstruierte entdeckt werden. Hiermit war sowohl für die feministische Theorie und Diskussion als auch für die Gender Studies angenommene Existenz eines anatomischen Geschlechts und einer geschlechtlichen Identität in Zweifel gezogen und ein Bestandteil der abendländischen Philosophie und Tradition unterlaufen worden. Bei diesem Ansatz handelt es sich zweifelsohne um eine originäre Denkleistung Butlers. Die Konsequenzen für den gesamtgesellschaftlichen Diskurs um Geschlechtervorstellungen und Verhältnisse, aber auch um die gesellschaftliche Ordnung, deren Teil die Ordnung der Geschlechter ja jederzeit ist, hat. Butler regte an, sich von der Vorstellung fester Identitäten zu lösen. Auch konnte sie mit der Kategorie der Performance eine Möglichkeit der Hinterfragung gesellschaftlicher Normierungsprozesse umreißen. Zugleich hat sie den Genderbegriff als literaturtheoretische Kategorie erweitert. Denn die Fokussierung der Performance der Geschlechteridentität eröffnet Möglichkeiten der Textdeutung jenseits binärer Denkschemata. So etwa die Frage danach, wie Geschlecht inszeniert wird, und zwar abweichend von traditionellen Denkmustern, nach denen ein Mann Männlichkeit und eine Frau Weiblichkeit zu repräsentieren habe. Das wusste ja bereits der sogenannte Vater von der alte Priest, der Vater von Effi Priest. Sie lässt also diese Denkleistung von Butler Aussagen darüber zu, ob in Literatur Strukturen der Geschlechter bzw. Heteronormativität bestätigt oder unterlaufen werden. Das Subversive, und jetzt beginnt meine große Frage, kritische Nachfrage an Butler, das Subversive von Literatur ist zumindest in Verbindung mit psychoanalytischen Fragestellungen so bzw. über diesen Weg nachzuzeichnen. Auch kann die Problematisierung des binären Geschlechtermodells und binärer Denkstrukturen im Hinblick auf die Geschlechterfrage einer genderorientierten Literaturwissenschaft oder auch den Literaturwissenschaften insgesamt neue Perspektiven eröffnen und Fragestellungen auch formulieren. Sie können den Blick schärfen für ein binäres Denken, das die Geschlechter mit festgelegten Merkmalen, Attributen, Eigenschaften und Rollen überzieht. Doch gegen eine Applizierbarkeit dieser Ansätze Butlers auf die Literaturwissenschaft spricht meines Erachtens, dass Literatur, will man sie im Anschluss an die Thesen Butlers sinnvoll lesen und analysieren, das von ihr vorgeschlagene Performance-Modell erst einmal integrieren muss. Erst dann kann ich es analysieren oder herausfinden oder sozusagen den Autoren, egal ob weiblich oder männlich, das nachweisen oder auf die Schliche kommen, dass sie mit diesem Performance-Modell arbeiten. Das ist meines Erachtens aber nicht in der Regel nicht der Fall. In literarischen Texten ist die von Butler perspektivierte Aufhebung bzw. Vermischung der 6 Gender-Kategorien kaum zu finden. Sie können mich gerne belehren und mir Beispiele zitieren. Literatur arbeitet fast immer mit dem von ihr kritisierten binären Modell und wiederholt insofern in der Regel eine gesellschaftliche Norm. Von daher, so mein Schluss, ist der Erkenntniswert einer die Prämissen Butlers zugrunde legende Analyse zumindest nicht in jedem Fall sichergestellt. Innovativ war das, was Butler gemacht hat, aber allemal. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und für die Überzeugung.